Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Auch wenn es derzeit in Teilen Deutschlands nicht ganz deutlich ist, wir befinden uns mitten im Sommer und steuern auf die Hochzeit des Urlaubs zu. In 2 Wochen werden alle Bundesländer Sommerferien haben. Und zur Erinnerung, Sommer ist das, wenn das Wetter so toll ist. Es ist die Feel-Good-Jahreszeit, die natürlich im Kino auch ausführlich zelebriert wird. Aber der Sommer, die Sonne, die Hitze, sie können auch zu ganz anderem, gnadenlosen, bösen, düsteren führen im Kino. Hartwig Tegler mit seinen Top 5 der Sommer- und Hitzefilme. Würden Sie jetzt den Film starten? Im Sommer, wenn das Wetter toll ist, dann kannst du den Himmel berühren. Sie können hier mit mir stehen, wenn Sie wollen, aber Sie müssen damit einverstanden sein, nicht über die Hitze zu reden. Mein Gott, ist das heiß. Kaum habe ich geduscht und schon schwitze ich wieder. Aber im Kino kocht es eben auf ganz unterschiedliche Weise. Platz 5. Falling Down von Joel Schumacher, 1993. Morgens Stau, L.A., kochende Hitze. Bei William, gespielt von Michael Douglas, liegen die Nerven blank. Irgendwann steigt er aus, lässt sein Auto einfach im Stau stehen und zieht zu Fuß los und hinterlässt eine Schneise der Gewalt in der Stadt. Jagt beispielsweise eine Baustelle mit einer Panzerfaust in die Luft. Schluss mit dem Drangsalieren. Wir lassen uns von euren gelben Lämpchen und all den Baufahrzeugen nicht wie Geißeln in Schach halten. Was muss an der Straße repariert werden? Gar nichts. So, jetzt haben Sie gleich eine Menge Arbeit. Ein wahrer Wutbürger, der die Absurditäten des Metropolenalltags so wahrhaftig auf den Punkt bringt, dass es schmerzt. Bei dieser unerträglichen Hitze bricht das aus William heraus, was vorher schon im Untergrund kochte und brodelte, immer heißer wurde und nun nicht mehr zurückgehalten werden kann. Platz 4, Desierto, tödliche Hetzjagd von Jonas Cuarón, 2015. Na dann, wollen wir jagen? Jagen bedeutet hier Menschen töten. Ein schwarzes Gemälde über die Gegenwart in der Wüste im Grenzgebiet zwischen den USA und Mexiko. Auf den Routen der Migranten die Wasserflaschen leer, weggeworfen. Wer den Weg ins gelobte Land und die gnadenlose Sonne überlebt, der wird ihn nicht ohne Wasser überleben. Los, halt den Zaun hoch. Auf die aus Mexiko wartet der Mann mit dem Scharfschützengewehr. Nun schneid ihr es. Ein Wüsten-Survival-Thriller aufgeladen mit gesellschaftlicher Realität, als da wäre der Hass auf Flüchtlinge, Sündenböcke für die Unzufriedenheit und Angst vor dem Abgehängtwerden. Desierto erweckt den Eindruck einer gnadenlosen gesellschaftlichen Kälte, die wie ein Kontrapunkt scheint zu dieser unerträglichen Hitze in der gleißenden Sonne der Sonora-Wüste. Platz 3. Hell von Tim Fehlbaum, 2011. Hell, den Filmtitel, könnte man auch Hell, Englisch für Hölle, aussprechen. Eine apokalyptische Welt, in der Sonnenstürme toben und die Menschen nur mit Schutzkleidung nach draußen gehen können. Die wenigen, die überlebt haben, fahren Richtung Gebirge, dort soll es Wasser geben, und geraten in die Hände einer Familie, die, um zu überleben, jede moralische Grenze überschritten hat. Die gnadenlose Sonne hat alles verbrannt, die Pflanzen, die Tiere. Was ist dabei von den Menschen übrig geblieben, von dem, was sie zu Menschen gemacht hat? Deutsches Genre-Kino vom Besten. Und am Ende geht die Sonne auf über einer verdörrten Gebirgslandschaft ohne Grün. Du bringst mich noch um, ich bin ganz rot, es tut mir weh. Es tut dir weh, du hast Nerven. Platz 2. Heißblütig, kaltblütig von Lawrence Kasdan, 1981. Nach Eis da, ich komme vor Hitze um. Gegen diese femme fatale, Kathleen Turner, hat der Provinzanwalt William Hurt keine Chance im heißen Sommer in der kleinen Stadt in Florida, wo alle immer mit einem Schweißfilm auf der Haut herumlaufen. Extrem sinnlicher Film noir. Sie will, dass er ihren Mann umbringt. Er glaubt an den perfekten Plan, aber den hat nur sie. Er versucht am Ende, der Schweiß steht ihm auch da auf der Stirn, im Knast zu begreifen, was Matty gemacht hat oder wer Matty überhaupt ist oder war. Die aber räkelt sich inzwischen an einem wunderschönen Strand. Und zwar bestimmt nicht in dieser Kleinstadt in Florida. Und was sagt heute das Bio-Wetter? Ich bin heiß! Platz 1. Do the Right Thing von Spike Lee, 1989. Ein kochend heißer Sommertag in Brooklyn. Und natürlich, das ist im Film New York so, einer dreht den Hydranten auf. Duschen und tanzen auf der Straße. Aber die ethnischen Konflikte zwischen den Italo-Amerikanern, dem koreanischen Ladenbesitzer und den hauptsächlich schwarzen Einwohnern im Viertel explodieren in der brüllenden Hitze. Am Ende brennt die Pizzeria. Das multiethnische Viertel war immer Dampfkochtopf, aber in diesem Sommer zu sehr unter Hitze gesetzt. Am Ende reicht sich niemand die Hände zum, wie Filmemacher Spike Lee bemerkt, »We are the world«. Mist. Ein böser Sommer, ein dunkler Hitzefilm. 28 Jahre alt, immer noch aktuell. Hartwig Tegler mit seiner Top-5-Kolumne der Sommer- und Hitzefilme. Sie finden die Liste auch bei uns online unter deutschlandfunkkultur.de/vollbild.